denn es geht um die Weiberwalz. Und also als ich das gehört habe, ich kann mit dem Begriff Walz ja was anfangen. Das sind Zimmerer, die durch die Länder wandern und unglaubliche Abenteuer erleben. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Chris kam zu mir und hat mir erzählt, die Weiberwalz, das sind zwei Glasbläserinnen, deren Traum es ist, quasi ihre Künste zu verfeinern durch eine Art Wanderschaft von Glasbläserwerkstatt zu Glasbläserwerkstatt hangeln die sich so. Und es ist natürlich schon interessant, sag ich jetzt mal. Und die haben wir dann gleich getroffen. Und zwar haben die in Nürnberg Station gemacht. In einer Glasbläserwerkstatt hier in Nürnberg haben sich da quasi, haben da Unterschlupf gefunden und haben da auch gearbeitet, als wir sie besucht haben. Ja. Hört einfach mal rein. Das geht um die Franka und um die Luise. Hey Chris, da fällt mir der ideale Bilderbuch-Anmoderationssatz dazu ein. Na, da bin ich gespannt. Pass auf. Eine unglaubliche Geschichte voller Abenteuer, Freundschaft, Teamwork und der Suche nach dem perfekten Glas. Ja. Ja, Franka und Luise, wie seid ihr denn eigentlich zur Glasbläserei gekommen? Da war ich ein kleines Mädchen, waren wir oft in Dänemark im Urlaub und dann war ich 8 Jahre alt und habe Glaspuster gesehen. Da habe ich immer gesagt, ich wäre Glaspusterbläser und das war eigentlich so, von da an hat es angefangen und genau. Dann bin ich zur Schule gegangen in Zwiesel im Bayerischen Wald und da habe ich dann meine Ausbildung gemacht und jetzt sind wir eben auf Tour. Das war eigentlich wie bei der Franka ein Kindheitstraum, ich habe das mal gesehen. Ich bin da in dieser Hütte gestanden und habe mir gedacht, oh Wahnsinn, wenn ich das mal machen könnte. Und dann hat sich halt so eins zum anderen ergeben und da die Glasfachschule nur 80 Kilometer weit weg von meinem Elternhaus ist, hat sich dann halt dieser glückliche Zufall so ereignet und wir haben uns da getroffen. Okay, und wie seid ihr drauf gekommen, eine Weiberwalz zu veranstalten? Und das hat sich am Mittagstisch ergeben, da waren Freunde da aus Finnland. Und dann haben wir immer Mittagstisch beschlossen, ja, das wollen wir auch machen, so um die Welt reisen und dann noch nebenbei Studios besuchen und in anderen Studios arbeiten. Und das war der Traum und dann haben wir es umgesetzt. Und wo wart ihr schon? Wo wollt ihr hin? Und wie organisiert ihr das Ganze? Zu organisieren haben wir angefangen vor 1,5 Jahren ungefähr, 2 schon fast jetzt. Ja. Und auf Tour sind wir seit Juli, Ende Juli. Und waren quasi am Anfang, gestartet haben wir in Dänemark, waren dann in Schweden und dann nochmal kurz in Deutschland bei Berlin. Dann waren wir weiter in Tschechien, da war es ein großes Glassymposium, so ein Treffen. Und da haben sich dann alle getroffen, aus der ganzen Welt war da. Da haben wir viele Kontakte, gute Kontakte schon nach Amerika gemacht, was unsere zukünftigen Ziele sein werden. Und dazwischen waren wir aber noch dann in, Österreich? Österreich, Italien und Frankreich und der Schweiz. Und jetzt sind wir gerade kurz da. Und dann geht's weiter nach? Und dann geht's weiter nach Holland und dann nach Amerika. Also England noch dazwischen, Amerika. Australien, China. Ja, wir wissen das noch nicht so ganz genau. Wir haben nur so ein grobes Ziel oder wir haben wir verfolgen den Glasfaden so auf der Welt und wie wir das machen, das ist halt so, wie wir das wollen. Und wir haben quasi nur grob und die Einzelheiten, die ergeben sich dann immer eigentlich erst am Tag oder so. Wenn wir merken, okay, Trampen funktioniert überhaupt nicht in China, dann müssen wir uns was anderes, das ist ganz klar. Aber ihr müsst euch ja irgendwie Werkstätten vorher suchen, wo ihr einziehen könnt quasi oder wo ihr was lernen könnt, oder? Weil ja, da haben wir Adressen schon vorher gefunden. Ach so. Und das ist quasi unser Ziel und wir sagen, wir kommen ungefähr im Januar und dann planen die mit uns ungefähr im Januar und dann tauchen wir auf und entweder haben sie dann einen Job oder nicht. Wie lange sind dann die Stationen so ungefähr pro? Wir sind immer ungefähr 2 Wochen da. Im Schnitt 2 Wochen und manchmal sind wir auch länger. Jetzt in Basel waren wir 4 Wochen, davor waren wir auch schon, in Tschechien waren wir schon 3 Wochen, also das kommt ganz drauf an. Und jetzt hier haben wir uns ja selber eingemietet und zahlen pro Tag einen ordentlichen Preis und da geht es dann auch darum, dass wir einfach auch bestimmte Dinge auch schaffen, sonst ist der Preis nicht drin, den wir ausgeben. Und so normalerweise in die Betriebe arbeiten wir ja nur für Kost und Logis, das ist ja jetzt da ein Sonderfall und da muss natürlich auch schneller gehen, also da ist nicht so und so, sondern da muss auch zackig gehen. Und wir waren jetzt ja 4 Wochen in Basel und da haben wir ganz schön, da haben wir eigentlich die Schnelligkeit gelernt in Basel, dass was flott geht. Und so kommen sie ganz viele Tricks und Kniffe abschauen bei ganz vielen. Es sind so Kleinigkeiten, wo man einfach sieht und denkt sich, boah, genial, das geht so viel einfacher. Interessiert, wie sehen denn diese Schlafplätze so im Durchschnitt aus? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Glasbläserwerkstatt das super Hotelzimmer hat, sag ich jetzt mal. Nee, manchmal schlafen wir bei denen, wo wir ankommen und manchmal treffen wir auch echt Leute auf der Straße und die nehmen uns dann mit. Es war in Frankreich gerade wieder eine super Begegnung. Standen an der Straße und dann kam ein Rumäne und der hat gemeint, ja, ich kann euch mitnehmen, ich habe auch schon von den Wanderburschen gehört und so und kein Problem, okay. Woran hat er euch dann erkannt? Ja, wir haben ihm erzählt, was wir machen. Ja, so, wir haben getrennt und waren auf dem Weg und es war 5 Uhr im November. Ist schon dunkel. Ist schon dunkel und dann hat er gemeint, wenn wir uns nicht fürchten, können wir bei ihm schlafen. Ja, und dann hat er uns mit nach Hause genommen in seine Arbeiter-WG, wo 6 andere Rumänen noch gewohnt haben und eine Freundin. Und dann haben wir bei ihm, hat er uns sein Zimmer überlassen, wo wir dann netterweise schlafen dürften. Und man konnte sagen, wir im Nacht so 5% haben wir jetzt draußen geschlafen, oder? Ungefähr 20% im Sommer. Na, Plane. Einfach Plane? Sensationell. Es war dann mehr oder weniger schon eine Notlösung, weil es war dunkel und nachts und wir sind nur rumgelaufen, hatten Hunger und haben gesagt, na gut, dann legen wir uns jetzt hier auf den Kreisel zwischen den Autostraßen. Mitten in Dänemark. Nee, wo war es? Schweden. Naja. Ach, was ist denn eure Spezialität? Weil ich sehe da gerade so auf dem Prospekt so Torten. Das sind unsere Gesellenstücke. Ach, das sind eure Gesellenstücke, ja. Aber würdest du sagen, du magst eher lieber Schüsseln oder sowas oder Gläser? Also ich mache lieber große Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist, Glas machen ist ja Teamarbeit. Ich meine, wir machen die Gläser jetzt da auch im Team, aber große Sachen machen mehr Spaß, weil das eine größere Herausforderung ist. Also das Teamwork funktioniert einfach, wenn man sich kennt und dann muss man immer so viel reden. Also es macht Spaß mit Ratschen, aber schneller geht's ohne. Ja. Ihr macht das mit Blickkontakt dann, ne? Ja. Und man weiß ja, welche Handgriffe der andere wann macht ungefähr. Und welche Ticks kennt man sich und auch, was also er mag und was er nicht mag oder was nervt und so. Das fühlt man ja dann. Weil so Glas machen ist doch eine emotionale Sache. Weil wenn was kaputt geht, dann schiebt man das gerne auf den anderen. Wie lange soll das Ganze gehen? Naja, jetzt haben wir noch 1 bis 2 Jahre gesagt. 1 bis 2 Jahre, okay. Und dann? Eigenes Studio? Oder? Und dann haben wir erstmal Ausstellung. Dann, wir machen in jedem, Station, wo wir sind, machen wir ein paar Stücke, schicken die nach Hause und die wollen wir am Ende ausstellen mit einer Wanderausstellung in Deutschland. Und nach dem Interview haben uns die Luise und die Franka in die Werkstatt geführt und uns gezeigt, wie sie Trinkbecher blasen. Das war dann ganz interessant und hör doch einfach mal rein. Ja, also wir haben eine Pfeife, das ist ein Metallrohr und der Ofen, das ist quasi ein geschlossener Raum, der hat um die 1200 Grad Arbeitstemperatur und dann nehmen wir unser Metallrohr und in diesem Ofen ist ein Pott voller heißem Glas, der ist wie Honig und dann dreht man das auf, das Glas. Und dann kann man das bearbeiten, indem man reinbläst und mit Werkzeug durch, also es ist Metall und Holz, das hält man hin und kann das dann formen und aufblasen und machen, was man will. Und immer drehen, das ist das Wichtigste. Wir machen Arbeitssalon. Luise macht dann jetzt gerade quasi, hat die Farbe drauf und bläst es auf. Und dann macht sie noch eine Sollbruchstelle da hinten und dann gehen wir zum Umheften, wo ich es quasi auf ein Eisen aufnehme, den Becher, und öffne ihn dann nur noch. Und dann trage ich ihn ein und währenddessen kann Luise schon wieder anfangen. Und dann wird diese Arbeitssalon und dann geht es einfach. Schaffen wir 8 Becher in der Stunde ungefähr. Und verhält sich das Glas so ungefähr wie ein Luftballon, weil das jetzt so ausschaut? Also. Es wird immer also wenn es jetzt kälter wird, wenn sie länger dran ist, dann merkt man, dass es schon zäher wird und es fester. Schon schwieriger, da also reinzupusten oder zu formen. Je kälter das ist, desto weniger kann man mehr reinpusten, weil es dann ganz starr. Unsere Internetseiten ist www.weiberwolz.de. E-Mail ist auch ganz einfach, weiber@weiberwolz.de. Und das findet man auch alles auf unserer Internetseite. Wir schreiben da einen Blog und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn da noch Helfer dazu stoßen und uns finanziell noch unterstützen wollen. Okay. Ja, genau. Und wir wollen quasi zeigen, dass das Glas auch noch in der heutigen Welt, also weiter, dass die Hütten nicht untergehen und dass man immer nur Glas machen kann, auch wenn es sehr energieaufwendig ist und dass das immer noch rentiert zu machen, weil es einfach eine schöne Sache ist und schöne Produkte dabei rauskommen.